1 Live Infos. Mit Julian Cooper um 7 Uhr. Berlin-Attentäter Amri wurde offenbar früher überwacht als bisher bekannt. Hollywood-Kommission gegen sexuellen Missbrauch gegründet und das Wetter einzelne Schauer sonst oft trocken. Weihnachtsmarktattentat. Im Fall Amri gibt es neue Details. Die Welt am Sonntag berichtet, dass der Geheimdienst Amri viel früher und stärker überwacht hat als bisher bekannt. Demnach wussten die Behörden schon lange, dass Amri einen Anschlag planen könnte. Mehr von Wolfgang Luck. Ziemlich genau ein Jahr vor dem Anschlag lud sich Amri demnach mit seinem Handy eine Anleitung zum Bombenbau aus dem Netz herunter. Und die Behörden wussten das offenbar, denn das Telefon wurde den Recherchen zufolge rund um die Uhr überwacht. Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt NRW hatten einen V-Mann auf Amri angesetzt. Festgenommen wurde er möglicherweise nur deshalb nicht, weil die Geheimdienste hofften, an seine Hintermänner heranzukommen. Flüchtlingszahlen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass in diesem Jahr wieder weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Innenminister de Maizière rechnet mit knapp unter 200.000 Flüchtlingen bis Ende Dezember. Es wäre das zweite Jahr in Folge, dass die Zahl sinkt. Ein Grund dafür ist, dass die Balkanroute abgeriegelt ist. Für Flüchtlinge ist es deswegen viel schwerer geworden, nach Deutschland zu kommen. Missbrauchsvorwürfe. In Hollywood reagieren einige Filmstudios und Fernsehsender auf die MeToo-Bewegung. Sie haben eine Kommission gegen sexuellen Missbrauch gegründet. Die soll dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze in Hollywood sicherer und gleichberechtigter werden. Seit Oktober wurden jede Menge sexuelle Übergriffe öffentlich, zum Beispiel von Produzent Harvey Weinstein. Das hatte die MeToo-Bewegung über Belästigungsvorwürfe mit ausgelöst. BVB-Sieg. Sehr, sehr schönes Gefühl, dass wir wirklich in der letzten Minute den 2-1-Siegtreffer gemacht haben. Dortmunds Verteidiger Toprak ist erleichtert. Der BVB hat 2-1 gegen Hoffenheim gewonnen durch ein Tor kurz vor Abpfiff. Auch der Tabellenletzte Köln hat gewonnen, zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison. Das sind die weiteren Bundesliga-Ergebnisse von gestern. Frankfurt-Schalke 2-2, Stuttgart-Bayern 0-1, Bremen-Mainz 2-2 und Augsburg-Freiburg 3-3. 1 Live. Sektorwetter. Von der Eifel bis zum Sauerland kommen ein paar Schauer runter, sonst ist es meist trocken. Richtung Münsterland zeigt sich auch mal die Sonne. Dazu gibt es diese Höchsttemperaturen. In Plettenberg 2 Grad, in Kamm und Herne 4. Neuss und Eschweiler kommen auf maximal 5 Grad. Stauschau. A4, Olpe-Köln in beiden Richtungen, zwischen Kreuz Olpe-Süd und Reichshof-Berg-Neustadt 8 Kilometer stockend. A45, Gießen Richtung Hagen, zwischen Drolshagen und Lüdenscheid-Süd, stockender Verkehr auf einer Strecke von 20 Kilometern. Braucht ihr ungefähr 20 Minuten länger, bis ihr durch seid. Und nochmal der Hinweis, im Bergischen Land und im Sauerland hat es geschneit. Auf den Autobahnen könnt ihr manchmal nur 80 Kilometer pro Stunde fahren. Also fahrt da entsprechend vorsichtig. 1 Live. Warum ich schon wach bin? Fragezeichen. So fängt eine Message von euch an gerade. Naja, weil meine Freundin in Duisburg wohnt, in Düsseldorf arbeitet, ich in Köln wohne und in Weilerswist bei Euskirchen arbeite. Die Route muss bis 8 abgefahren werden. So, Moment. Das heißt, du warst bei deiner Freundin in Duisburg, fährst die von da zu ihrer Arbeit nach Düsseldorf, fährst dann zu dir nach Hause nach Köln und danach fährst du zu deiner Arbeit in Weilerswist bei Euskirchen und das alles vor 8. Ja, du, was immer du machst, stay besinnlich. Hier ist Robert Mayer. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. Never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. So, ich wollte mal kurz über Star Wars reden. Ist früh, aber geht doch schon. Oder, Yoda? Ausruhen werde ich mich. Schlafen, ewig schlafen. Ja gut, dann leg dich wieder hin. Ist ja auch früh, ich weiß. Mache ich alleine. Also mir geht es da ja um Folgendes. Ne? Wenn ich die Trailer richtig verstanden habe zu Star Wars Episode 8, dann ist diese Hauptdarstellerin, die Rey, die meiste Zeit auf diesem Felsen da im Meer, fuchtelt mit einem Laserschwert rum und übt irgendwelche Jedi-Tricks. Ich finde ja, sie könnte gerade heute auch schon mal was Nützliches machen. Zum Beispiel die dritte Kerze anmachen ist dritter Advent, oder wie wär's? Ich brauche jemanden. Dann nimm dir doch diesen ungepflegten Jedi mit dem verfilzten Bart. Du kannst mich Luke nennen. Setz mal deine alberne Flüsterstimme da auf und hilf ihr, diese blöde Kerze anzuzünden. Einfach atmen. Und das Streichholz schon mal ansetzen vielleicht? Jetzt. Konzentriere dich. Ja, jetzt nur noch an die Kerze halten. Hast es? Was siehst du? Licht. Jawohl, da brennt das Ding. Eins live. Eins live. Der Meier. Eins live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. Zu meinem Engel gebetet. Für kein anderes Mädchen gedacht. 1000 Stunden gewartet. Hat alles nichts gebracht. 20 Briefe geschrieben. Bis einer gut genug war für dich. Hallo, wie geht's dir? Denkst du manchmal an mich? Manchmal. Wie sieht der Himmel aus? der jetzt über dir steht. Dort, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht. Wo fängt dein Himmel an? Und wo hört er auf? Wenn er weit genug reicht, macht dann das Meer zwischen uns nichts mehr aus. Du fehlst mir, oh, du fehlst mir. Alle Uhren auf Anfang. Ich kann nicht mehr sehen, seit ich dich getroffen hab. Bleibt mein Herz manchmal stehen, manchmal. Wie sieht der Himmel aus, der jetzt über dir steht? Dort, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht. Wo fängt dein Himmel an? Und wo hört er auf? Wenn er weit genug reicht, macht dann das Meer zwischen uns nichts mehr aus. Du fehlst mir, oh, du fehlst mir. Über dir steht. Dort, wo die Sonne im Sommer nicht untergeht. Wo fängt dein Himmel an? Und wo hört er auf? Wenn er weit genug reicht, macht dann das Meer zwischen uns nichts mehr aus. Du fehlst mir, oh, du fehlst mir. Life. You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Oh. Faster emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, yeah. So much younger yesterday. Do things to my body. I didn't know that I was much younger yesterday. 1 Live ist hier und jetzt der große Jahresrückblick. Menschen, Bilder, Emojis. Oder? Wie heißt das? Emojis? Ach komm, kann ich gar nicht. Kann ich nicht, Jahresrückblick, und ist auch zu früh dafür. Nicht jetzt im Jahr, sondern am Tag. Wir fangen klein an und machen einfach einen Wochenrückblick. Ich begrüße, dass die Sozialdemokraten den Beschluss zur Aufnahme von Sondierungsgesprächen heute getroffen haben. Die Kehrtwende von SPD-Chef Schulz ist perfekt. Er will jetzt doch mit CDU und CSU über eine mögliche Regierung sprechen. Ob die Gespräche in einer Regierungsbildung münden, ist offen. Die Gespräche zwischen den drei Parteien sollen im Januar losgehen. Ist okay, dann wird geredet, aber noch nicht koaliert. Und vorher muss ja auch noch sondiert werden. Ich kann es nicht mehr hören. Die sollen mich wecken, wenn sie fertig sind mit ihrer Regierung und ihrem Bilden. Ja, Mahlzeit von meiner Seite. Da ist er wieder. Peter Stöger. Am 1. Advent wurde er entlassen beim 1. FC Köln. Bereits am 2. Advent war er Trainer bei Borussia Dortmund. BVB-Trainer Peter Stöger hat seine neue Mannschaft zum Sieg geführt. Dortmund gewann in Mainz mit 2:0. Peter Stöger macht in einem Spiel mit dem BVB genauso viele Punkte wie vorher in 14 Spielen mit dem 1. FC Köln. Die Mannschaft hat lange auch nicht gewonnen. Das ist auch mein erster Sieg in der Saison. Es fällt gut zusammen. Das ist keine Baustelle wie jede andere mit der Öffnung der Giftmülldeponie. Das löst Sorgen aus. NRW-Verkehrsminister Wüst zeigt Verständnis für die Kritik an der neuen A1-Brücke. Trotz Trillerpfeifen, trotz Blockaden und Protesten von Bürgerinitiativen, der erste Spatenstich an der Leverkusener Brücke hat stattgefunden. Allerdings musste die Veranstaltung wegen der Proteste in ein Zelt verlegt werden. Die Pfeiler der neuen A1-Brücke sollen auf einer alten Giftmülldeponie stehen. Anwohner in Leverkusen befürchten, dass dann gefährlich Stoffe frei werden könnten. This is the European premiere of Star Wars: The Last Jedi. Alle wollen im Kino die Ersten sein, weil die letzten Jedi kommen. Die volle Packung Star Wars, große Schlachten, skurrile Figuren, bombastische Kulissen, viele witzige Momente. Mehr wollen wir auch gar nicht wissen. Star Wars 8, die letzten Jedi in den Sektorkinos. Möge die Macht mit euch sein. Traffic jam. Hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey. Bring it on me. Hey. Shout the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Yeah. Shout the caking on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh-na-na. Hey. Take me back. 1 Live. Der Meier. Heartbreaks and promises. I've been more than my share. Straighten up their hat cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. And at nighttime, my face lit up so astounding. I told her in my heart is where she always be. She never mess with entertainers cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep making that platinum and gold for me. Do you think about me now and then? Start again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess it's why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that, when I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. About Chi-Town. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? Cause I'm coming home again. Me and home again. Maybe do you remember when fireworks at Lake Michigan? We could start again. Neu für den Sektor. Ihr bekommt bei uns die neuesten Hits. Jeden Tag, die ganze Woche. When it feels like gone. Jetzt packen wir noch einen ganzen Tag drauf. Neu für den Sektor Sonntag. Den ganzen Tag. Alles, was neu ist. Neu für den Sektorsonntag. Nur in 1 Live. 1 Live. Stauschau. Um 19:30 nur mit dem Hinweis, im Bergischen Land und im Sauerland hat's geschneit. Vor allem auf den Autobahnen A4 und A45 könnt ihr deswegen teilweise nur Tempo 80 fahren. Und bitte fahrt entsprechend vorsichtig. 1 Live. Hier ist Robert Meyer und das ist eine Message von der ELA an die 88001. Guten Morgen, klar bin ich schon wach. Bochum braucht vor dem dritten Advent doch Blumen. Grüße vom bayerischen Import. Also ELA, heißt du kommst aus Bayern, ja? Verkaufst aber jetzt in Bochum Blumen. Das ist gut. Das ist gut, dass du mit diesem Business aus Bayern geflohen bist. Ich habe gehört, manche Bayern haben ein ganz komisches Verhältnis zu Blumen. Ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte. Not trying to be in there, not trying to be cool. Just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is, can you feel it through? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it. Like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you. I wanna see the sunrise. Your sins just me and you. Light it up on the.

Ach, das Leben ist doch ein Kreislauf, oder? Ich meine, jedes Jahr gegen Ende April, wenn der Osterhase seinen Job fertig gemacht hat, kommt der Weihnachtsmann, legt den Osterhasen in Rosmarin ein und frisst ihn auf. Dann ist er satt und kann sich bis Dezember um unsere Geschenke kümmern. Eins von diesen Geschenken ist dann ein kleines Kaninchen. Das wiederum beißt seinem Besitzer, dem Dustin, so Ende März brutal in den Finger und wird im Park ausgesetzt, sodass es der nächste Osterhase werden kann, bis halt der Weihnachtsmann wiederkommt und ihn wieder auffrisst. Und so weiter. Das sind meine Weihnachtsgedanken. Eure macht ihr euch am besten zur richtigen Musik. 1 Live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like a good strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he holds your hand, give you all his hours. When he has the chance, take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done. Eins Live. Egal ob Bar oder mit Kart, Bazar oder Katar, ich zück die Schwarze. 20 Karat auf deinem Gürtel, doch du kannst nicht mal Karat. Schenk mir einen freien Nachmittag, hol dir eine Orang-Utan-Patenschaft. Und dass dein Kragen platzt, liegt daran, dass dein Kragen kratzt. Lauf los, kauf dir so viel, wie du ertragen kannst. Geiz ist doch nicht geil. Was will ich mit nem Haus? Will ne Villa. Wenn mein Nachbar weiter stresst, hol ich nen Auftragskiller. Falls ich mal kein Geld mehr hab, was ich mir gut vorstellen kann, fang ich an beim Ordnungsamt, hinter euch am Porsche fahren. Mein Portemonnaie lässt die Korken knallen. Los, mach es leer und schmeiß es in den Dreck. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib einen Scheck, Verwendungszweck, du bezahl mit meinem Leben, hab nichts Besseres zu tun. Ja, das Geld muss weg, das ganze Geld muss weg. den nächsten Check, Verwendungszweck, du. Hau alles raus, endlich komm ich mal dazu. Ängste, Schuldgefühle, Depression sind keine Antwort auf einen Kaufrausch mit einer Frau, für die es sich lohnt. Ich bau dir einen Thron, schenk dir ein Megafon, wenn du willst, drei Töchter und einen Sohn. Bin mittlerweile wie dein Hund, hab ne große Schnauze. Nenn mich Juju C und A, ich kam, sah und kaufte. Komm vom Geldregen in die Traufe, schraub an meinem Ego, sind das Duo Infernale, unterstützt deine Paketsucht. Falls ich mal kein Geld mehr hab, was sich nicht vermeiden lässt, spring ich vor die Autos, wisch den Dreck von eurer Scheibe weg. Bestell Austern und Sekt, Canapés auf ein Tablett, auch wenn es dir nicht schmeckt. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib einen Scheck, Verwendungszweck, du. Bezahl mit meinem Leben, hab nichts Besseres zu tun. Ja, das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Schreib den nächsten Scheck, Verwendungszweck, du. Hau alles raus, endlich komm ich mal dazu. Mit meinem Leben hab sonst einfach nichts zu tun. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Können uns nicht dagegen wehren, nein, das Geld muss weg. Doch es lohnt sich nicht ohne dich. Komm, leg dich ohne mich ins Bett. Ich kletter da jetzt hoch, hoffentlich bleibt alles dran. Wenn's tatsächlich klappt, gibt es jetzt den Sprung vom Schrank. Yeah, den Sprung. Wow. Eins Live ist hier. Woran merkt ihr eigentlich, dass ihr karrieregeil seid, wenn ihr sogar jetzt in jedem Adventskalender-Türchen einen Fuß habt? Kommt, eins reißen wir auf. Eins Live. Der beste Adventskalender der Welt. Heute ist der dritte Advent. Wenn ich jetzt Blockflöte spiele, bin ich dann ein Blogger? Der beste Adventskalender der Welt. Alle Folgen auf 1live.de. Neu für den Sektor. Martin Garrix und David Guetta. 1live. Light 'em up, light 'em up. Tell me where you are, tell me where you are. Summer nights, red lights and the shooting stars. They break my heart. Calling you now, but you're not picking up. Shadows so close. So far away. So far away. so far away. Eins live. He's the one I'm leaving you for. Eins live. Der Meier. Got a little bit trashed last night, I got a little bit wasted, I got a little bit mashed last night, I got a little wasted, well. I'm gonna get a bit trashed tonight, I'm gonna get a bit tipsy, I'm gonna rock the last dance tonight, okay, now tell me who's with me. Well, I'm on a roll, drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Sonntagmorgen 1 Live um kurz vor 8. Ne? Wach sein ist was, was man im Moment noch begründen muss, finde ich. Sonst verstört man ja nur. Der Jaroslav schreibt mir zum Beispiel, ja, ich bin wach, weil ich halt genauso arbeite wie du. Nur, dass ich in der Küche stehe und du im Studio. Aber eins haben wir gemeinsam, wir trinken Kaffee? Fragezeichen. Ja, Jaroslav, ne? So früh morgens kann man sich das nicht immer aussuchen hier. Ich trinke hier immer das im Prinzip, was von gestern Abend noch so im Studio steht. Es ist heute so ein bisschen anstrengend. Ja, gestern war Erdbeer-Prosecco im Angebot. Nur noch eine Kiste. Si, si, si, hey, now, baby. Oh, Mama, don't play now, baby. Si, si, si, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. The house on you, am I lucky or not? Lucky or not? Lucky or not? You gotta tell me if you love me or not. Love me or not? Love me or not? I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not? Lucky or not? Can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh.